Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen. Amen. Amen. There's a difference between sympathy and passion and compassion. Es gibt einen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Compassion is active sympathy. Mitgefühl ist ein aktives Mitleid. So in the German we're going to use this word aktives Mitleid today because this morning we could not find a German word for compassion. Es ist ein bisschen schwierig, das Wort Compassion und Sympathy auf Deutsch auseinanderzuhalten, weil es ist dasselbe, Mitgefühl. So, compassion is a positive word. Compassion, also Mitgefühl, ist ein positives Wort. It's an active word. Es ist auch ein aktives Wort. If I look at someone who's poor, I can have sympathy for them. Wenn ich jemanden treffe, der arm ist, dann kann ich Mitleid empfinden. I can go to India or some third world country and see blind people and really unfortunate, misfortunate people. Ich kann nach Indien reisen oder in ein anderes dritte Weltland und dort wirklich benachteiligte Menschen sehen. And my heart can burst with sympathy. Und mein Herz kann wirklich voller Mitleid sein. I'm just crying. I just think, oh my, I can't take it. I have to leave. I'll never be the same. Ich kann wirklich weinen und mir denken, das halte ich nicht aus, ich muss hier weg. I have culture shock for the next 6 months when I get home. Ich habe einen Kulturschock die nächsten 6 Monate, wenn ich wieder nach Hause fahre. But it's only sympathy. Aber das ist nur Mitleid. Until I do something. Bis zu dem Zeitpunkt, wo and ich etwas tue. And then it becomes compassion. Und dann wird es zum Mitgefühl. Now we've often heard that to be most like God, when we are most like God, when we forgive. Wir haben oft gehört, dass wir Gott am ähnlichsten sind, wenn wir vergeben. Which is true. Das stimmt. But God forgives because he's compassionate. Aber Gott vergibt uns, weil er Mitgefühl hat mit uns. Let's go to Matthew chapter 18, verse 27 on the screen. Matthäus 18, Vers 27. We know the story of the king who settled his accounts with his servants. Es geht um den König, die Geschichte mit dem König und seinen Sklaven. And one of him owed him like 10,000 talents. Und der eine hat ihm 10,000 geschuldet. That's like 25 lifetimes of wages. Das ist ungefähr 25 mal so viel Gehalt, wie man verdienen kann. In dem Leben, in dem ganzen Leben, right? Ja. In the whole life. Wie man im ganzen It's Leben like verdienen kann, ja. Impossible amount of, impossible amount to pay back. Es ist einfach eine riesige Summe, die kann man nie zurückzahlen. And so this verse says, and the Lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the debt. Und in diesem Vers heißt es, der Herr jenes Knechtes aber innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Compassion is doing something. Und im Englischen ist es eben mit Compassion übersetzt und das macht etwas. But so many times, what can we do? Aber oft können, was können wir tun? There's 70,000 brothers and sisters right now tonight. 70,000 Brüder und Schwestern sind genau heute Abend in North Korean prison camps. In nordkoreanischen Gefangenenlagern. Amnesty International says they are the worst conditions ever recorded. Amnesty International sagt, dass sie unter den schlimmsten Bedingungen dort leben. They are starving to death. Sie hungern sich zu Tode. They work 18, 20 hours a day. Sie arbeiten 18 bis 20 Stunden they pro Tag. They get a handful of corn per day to eat. Und kriegen eine Handvoll zu essen. If they do not produce a certain amount of production in a field, they will be beaten and they will not receive the one hand full of corn. Und wenn sie nicht einen gewissen Grad von Dingen produzieren pro Tag, dann bekommen sie nicht mal dieses Minimum an Essen. If you betray someone, wenn du jemanden betrügst, then you get favors. Dann wird man bevorzugt. Did you get that? I don't know who that was outside, but they're probably just happy we're having Gottesdienst, right? If you betray someone in the camp, you get favors. Wenn du in diesem Gefangenenlager jemanden betrügst, dann wirst du bevorzugt. Mothers don't trust their children, children don't trust their mothers. Mütter vertrauen nicht ihren Kindern und umgekehrt. There is no life in the camp. Es gibt einfach kein Leben in diesem Just Lager. Just between you and God. What can we do? Nur zwischen Gott und uns. Was should können I, wir jetzt tun? Should I raise an army and invade North Korea? What soll can ich, I do? Soll ich ein Heer hinschicken und dort einmarschieren? Was soll ich tun? We'll talk about that in after Carmen shares. Darüber sprechen wir später, wenn Carmen da oben war. We can do something. Wir können schon etwas tun. But let's have Carmen come up right now. Carmen kommt jetzt drauf. And Mary and I have sponsored two children. Mary und ich, wir haben die Patenschaft für zwei Kinder übernommen. Both in Kenya. Beide leben in Kenia. And Carmen is going to share about her adventures. Und Carmen erzählt uns ein bisschen was über die. Ja, zunächst möchte ich euch gerne ein kleines Video zeigen, damit ihr einen Blick tut in das Herz einer Mutter eines Compassion-Kindes. Oder? I would like to show you a video first of all, so that you can see the heart of was a mother. Was Mütter sich für ihre Kinder wünschen. And what they wish for their children. Oft, was kann ein einzelner Mensch schon tun? We often say, what can one person do? Was kann ein einzelner Mensch bewegen? What can a single person really do? Machtlos bei dem Leid der Welt, gegenüber dem Leid der Welt. We're really powerless compared to the suffering in this world. Es war 1952 nach dem Koreakrieg. It was 1952 after the Korean War. Ein Amerikaner war erschüttert. An American was shattered. Von dem Leid der verwaisten Kinder, die halb verhungert auf den Straßen herumirrten, um die sich niemand kümmerte. He was so moved by the children in the streets who had nobody to care for them. Dann hat er Compassion gegründet, das Hilfswerk, Kinderhilfswerk Compassion. So he founded Compassion. Mittlerweile ist Compassion weltweit tätig in 26 Ländern. So now Compassion is active in 26 countries in the world. In Afrika, Asien und Lateinamerika. In Africa and Asia and Latin America. Und hilft dort den Ärmsten der Armen. And this group, they really help the poorest of the poor. Das Prinzip von Compassion ist. So the principle of Compassion. Compassion arbeitet immer mit den lokalen lokalen Gemeinden zusammen. Is to always work with the local authorities. Die Gemeinden vor Ort sind die Basis für die Arbeit von Compassion. The local regions or authorities are really the basis. Not the local churches. The local churches are the basis. Die christlichen Gemeinden vor Ort. Of the work. Und je nachdem, was an dem Ort für die Kinder benötigt wird, depending on what is needed for the kids, so ist das entsprechende Projekt stellt das zur Verfügung. And so the project is set up in that way. Das kann Schulunterricht sein, nahrhaftes Essen, Schuluniformen, medizinische Versorgung, Impfungen. So it could be setting up a school or providing nutrition or medical help. Immer hören die Kinder von Jesus. And those children always hear of Jesus. Alle bekommen eine Bibel und haben Bibelunterricht. And they all receive a Bible and get Bible studies. Der Kern von Compassion, also das Wichtigste an Compassion, der Kern, the core, so the most important of Compassion, ist die 1:1 Partnerschaft zwischen einem Paten und einem Patenkind. That's the one-on-one partnership between a child and a partner. Da erfährt dieses Kind, dass es einen anderen Menschen gibt, der es liebt, der für es betet, der es ermutigt, der es unterstützt. In this way the child experiences that there's someone who loves them, cares for them and prays for them. Eine Erfahrung, die sehr viele Kinder in dieser Welt sonst nicht machen würden. That's an experience that many children in the world would not get otherwise. Das geht über Briefe, regelmäßigen Briefkontakt. So for example there's regular contact through letters. Ein Beispiel für ein Land, in dem Compassion aktiv ist, ist Bangladesch. One country for example is Bangladesh. Bangladesch ist eines der ärmsten Länder dieser Erde. It's one of the poorest countries in this world. Da gibt es sehr viele sehr schwere Naturkatastrophen. Many natural catastrophes happen there. Überschwemmungen, Wirbelstürme. Floods and tornadoes. Wo die armen Menschen dann noch das wenige verlieren, was sie besitzen. Which causes the poorest people even to lose what they had, the little that they had. Bangladesch ist zu 90% muslimisch. Bangladesh is 90% Muslim. Ungefähr 10% sind Hindus. Around 10% are Hindus. Und 0,4% sind Christen. And 0.4% are Christians. Das bedeutet, so that means, dass viele Kinder, die in den Compassion-Projekten sind, that many children that are in those projects by Compassion, aus einer muslimischen oder zu einer muslimischen Familie gehören. They belong to a Muslim family. Da gibt es dann zum Beispiel ein Kind, das Arafat heißt. So for example, a child is called Arafat. Wir können uns vorstellen, was das bedeutet. So we can imagine what that means. Wenn dieses Kind sich entscheidet, Jesus nachzufolgen. When this child chooses to follow Jesus. Compassion hat bisher oder unterstützte bisher über 1 Million Kinder. Compassion supports more than 1 million children. 1,3 Millionen. Around 1.3 million. Verglichen mit den Nutzern von Facebook, das sind 1 Milliarde, ist es relativ wenig. Compared to the users of Facebook, which is 1 billion, this is not very much. Aber Gott kümmert sich nicht um Zahlen, Gott interessiert sich nicht für Zahlen. But God is not all about numbers. Gott lässt sich nicht beeindrucken durch Mengen. God is not impressed by, oder Statistiken. By statistics or numbers. Gott sieht jeden einzelnen Menschen. God sees every single person. Er liebt jedes Kind, jedes einzelne Kind. And he loves every single child. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. What you have done to one of the least significant that you have done for me. Einem. One of them. Einem Kind. One of the children. Einem. Einem. One child. Ich möchte euch gerne ein Kind vorstellen. I'd like to introduce you to one child. Das ist Yumi Camino. This is Yumi Camino. Yumi ist 9 Jahre alt. Yumi is 9 years old. Sie lebt in Bolivien. She lives in Bolivia. Vor 3 Jahren habe ich die Patenschaft für sie übernommen. And 3 years ago I became a partner for her. Sponsor. Sponsor for her. Das ist Yumis Familie, ihre Mutter und ihre kleine Schwester. This is Yumi's family, her mother and her little sister. Neben dem monatlichen Patenschaftsbeitrag kann man auch Familiengeschenke machen. So there's a monthly fee that you pay and you can also give gifts. Und von diesem Familiengeschenk haben sie sich ihr Haushaltsgegenstände gekauft. And this gift helps you to buy something and they bought these things for the household. Ein Besen, a broom, eine Gasflasche and gas, ein Gastank. Und einen Sack mit Reinigungsmitteln. And some cleaning supplies. Hier hat sich Yumi ein paar Sandalen kaufen dürfen. Here Yumi bought herself some sandals. Und hier haben sie einen Herd bekommen, den sie vorher nicht hatten. And in this picture you see that they received an oven that they didn't have before. Davor. Another picture in between. Okay. Then next one. Next one. Vor 1 Jahr hat mir Yumi geschrieben, dass ihre Mutter schwer erkrankt ist. 1 year ago, Yumi told me that her mother was very sick. Dass sie ständig Schmerzen hat. That she's in deep pain. Und ich habe dann Compassion angerufen. So I called Compassion. Und habe sie gebeten, nachzufragen, was da los ist. And I asked them that they would, yeah, inquire what's happening. Denn ich wollte nicht, dass die Kinder ihre Mutter verlieren. Because I didn't want the child to lose their parents. Ich habe gesagt, ich würde die Kosten für die medizinische Behandlung übernehmen. I said I would pay the medical costs. Ich habe dann einen Arztbericht bekommen. So I received a medical report. Und die Mutter, die brauchte eine Gallenoperation. And the mother needed an operation on the bladder, gallbladder. Compassion hatte auch einen Hilfsfonds für spezielle Notfälle, also auch für so medizinische Notfälle. Compassion also has a fund for medical emergencies. Ohne Compassion hätte diese Mutter sicher nicht diese medizinische Behandlung erhalten. Without this organization, the mother would have never received the medical treatment. Wir sind weltweit global vernetzt. We are globally in networks with each other. Wir sind die bestinformierte Generation aller Zeiten. We're the most informed generation of all times. Wir können nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. We cannot say we didn't know. Wir wissen sehr viel über das Leid in der Welt. We know so much about the suffering in this world. Mehr als uns lieb ist. More than we really want. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres. But there's something more important. Compassion. Mitgefühl, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. So compassion, mercy and justice. Das ist das, was geschieht. That's what happens. Wenn wir Jesus wörtlich nehmen. when we take Jesus seriously. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Love your neighbor as yourself. Für mich bedeutet das, for me it means, liebe deinen Nächsten, love your neighbor, als wenn du dieser Mensch wärst. As if you were that person. In der Liebe gibt es keine Trennung. There is no division in love. In der Liebe bin ich dieser Mensch. In love, I am that person. Immer geht es um die Liebe. Everything's always about love. Immer geht es um die Einheit des Leibes Christi. Everything is always about the unity of the body of Christ. Wenn ein Glied leidet, if one member is suffering, leiden alle anderen Glieder mit. Then all members of the body suffer. Dabei spielt es keine Rolle, but it doesn't play any role, ob ich diesen Menschen kenne. If I know that person. Vielleicht lebt er am anderen Ende der Welt. Maybe he lives on the other side of the world. Und ich begegne ihm nie in meinem Leben. And I never meet him. Aber sein Leid betrifft mich. But his body is concerning me. Wenn er leidet, when he suffers, dann leide ich. Then I suffer. Wenn er Schmerzen hat, when he is in pain, dann sind es meine Schmerzen. And this is my pain. Wenn er sich freut, when he rejoices, dann ist es meine Freude. Then I rejoice. Wenn er gesegnet ist, when he's blessed, dann bin ich gesegnet. Then I am blessed. Tausendfach gesegnet. A thousandfold blessed. Wenn Gott es euch heute aufs Herz legt, if God puts it on your heart today, Patenschaft für ein Kind zu übernehmen, to be a sponsor for a child, dann findet ihr dort hinten den Compassion-Stand. Then you will find information at the Compassion desk back there. Und vielleicht findet ihr heute dort ein Kind, maybe you'll find a child today, durch das Gott euch segnen möchte. Through which God wants to bless you. Danke. Thank you. We are most like God when we are compassionate. Wir sind am meisten dann wie Gott, wenn wir Mitgefühl haben für andere. What Carmen just said. Das, was Carmen gerade gesagt hat. To see yourself in someone else. Sieh dich selbst als jemand anderer. God is asking us. Gott fragt uns. Hebrews 13. Hebräer 13. Think of those in prison as though you were there yourself. Denkt an die, die in Gefangenschaft sind, so als wärt ihr selbst dort. Now he just wants this to be a heart reality. Er möchte einfach, dass das eine Herzensangelegenheit von uns He's wird. Not asking us to change places with them. Er fragt uns nicht, ob wir die Position mit ihnen wechseln. But God did. Aber Gott hat das getan. God took it to the nth degree. Gott hat das wirklich zum Ende geführt. God looked down and saw us. Gott hat hinuntergeschaut und hat uns gesehen. Lost in darkness. Komplett verloren in der in Dunkelheit. Guilt, in sin. In Schuld und Sünde. And he came down and he took our place. Und er ist runtergekommen und hat unsere Stelle eingenommen. Complete identification. Das ist eine vollständige Identifikation. And he went to the cross and he died our death. Und er ist ans Kreuz gegangen und hat unseren Tod auf sich genommen. He's not asking us to do that. Er hat das nicht von uns verlangt. He's just asking us to have a heart identification. Er fragt uns aber, dass das eine Herzensangelegenheit von uns wird. Now when we forgive somebody. Wenn wir jemanden vergeben. It's been said we are most like God. Dann sind wir so wie Gott. But there's different reasons why we forgive. Aber es gibt unterschiedliche Gründe dafür, warum wir vergeben. Some people forgive because out of obedience to God. Manche vergeben, weil sie Gott gegenüber gehorsam sein möchten. But they're not forgiving because they're compassionate. Aber sie vergeben nicht, weil sie Mitgefühl empfinden. God forgives because he's compassionate. Gott vergibt, weil er Mitgefühl empfindet. God put himself in our place. Gott hat sich an unsere Stelle gestellt. 2 Corinthians 5:21. 2. Korinther 5:21. He who knew no sin. Der keine Sünde kannte. Became sin. Ist Sünde geworden. So that we might be made the righteousness of God in him. Damit wir Gerechtigkeit empfangen können in ihm. Some people forgive out of thankfulness. Manche vergeben auch aus Dankbarkeit. They say, God forgave me and I can forgive you. Sie sagen, Gott hat mir vergeben, deshalb kann ich anderen vergeben. Some people forgive out of self-love. Andere vergeben aus Selbstverliebtheit. They don't forgive out of obedience. Sie vergeben nicht aus Gehorsam. They don't forgive out of thankfulness. Auch nicht aus Dankbarkeit. We have to convince them to forgive. Man muss sie davon überzeugen, dass Vergebung eine gute Idee we ist. We have to say, do you realize you're killing yourself? Verstehst du, dass du dich selbst damit umbringst? Do you realize the person you hate does not feel anything? Verstehst du, dass die Person, die dich hasst, gar nichts empfindet? Really? Wirklich? You mean they're not suffering at night? Das heißt, die leiden gar nicht in der Because Nacht? I hate them? Weil ich sie so hasse? No. Nein. There's no pain? Gar keine Schmerzen? No. Nein. They're not being emotionally tortured? Die werden emotional gar nicht geknechtet? They don't even think about you. Nein, die denken gar nicht an dich. Really? Wirklich? You're killing yourself. Du machst dich damit nur selber kaputt. Forgive them. Vergib ihnen. And release yourself. Und lass es los. Okay. Okay. I'll do it out of self-love. Das mache ich aus Selbstverliebtheit. But God loves because he's compassionate. Aber Gott liebt, weil er Mitgefühl hat. When we can forgive out of a compassionate heart. Wenn wir vergeben können aus einem mitfühlenden Herzen heraus. Then we are the most like God. Dann sind wir Gott am ähnlichsten. God wants us to know his heart. Gott möchte, dass wir sein Herz kennen. It's what this life is all about. Darum geht's in diesem Leben. About learning compassion. Mitgefühl zu lernen. If we look at the Gospel of Mark, Gospel of Matthew, for example. Wenn wir uns das Matthäus-Evangelium anschauen. The Pharisees said to the Lord's disciples. Haben die Pharisäer zu den Jüngern gesagt? Why does your master eat with tax collectors? Warum ist euer Herr mit den Zöllnern gemeinsam? And sinners. Und mit den Sündern. Why? Warum? And Jesus knew the question, so he said, "I'll answer that." Und Jesus hat diese Frage schon kommen gesehen und hat gesagt, das beantworte ich. Go and learn this. Geht hinaus und lernt Folgendes. I desire compassion. Ich strebe nach Mitgefühl. Go learn that, and then you'll answer the question yourself. Geht mal raus und lernt das, und dann beantwortet sich die Frage von selber. So his disciples are eating corn on the Sabbath from the field. Also seine Jünger, die essen Mais vom Feld an einem Sabbat. Again, the Pharisees are there. Und die Pharisäer sind schon wieder dort. Why do your disciples eat corn on the Sabbath? Und fragen, warum essen die Mais an einem Sabbat? And Jesus said this. Und Jesus antwortet, go learn what it means. Geht raus und versucht zu verstehen. I will have compassion. Again. Ich werde wieder Mitgefühl haben. They're missing the whole point because they don't understand compassion. Sie verstehen die ganze Lektion nicht, weil sie kein Mitgefühl kennen. Chapter 14, Jesus is confronted with a large crowd. Matthäus 14, Jesus ist mit einer großen Menge an Menschen konfrontiert. And it says he felt compassion. Und es heißt, er hat Mitgefühl empfunden. And he healed them. Und er hat sie geheilt. Matthew chapter 15. Matthäus Kapitel 15. Why did he feed the 5,000? Warum hat er die 5,000 gefüttert, genährt? Because he felt compassion. Weil er Mitgefühl empfunden hat. Then the story in Matthew 18. Dann die Geschichte in Matthäus 18. The king who felt compassion for the servant. Der König, der Mitgefühl hatte für seine Angestellten. And then Matthew 20. Matthäus 20. The two blind men. Die zwei blinden Männer. And Jesus felt compassion. And he healed them. Und Jesus hat Mitgefühl empfunden und hat sie geheilt. I want to show you a verse from the Old Testament, Deuteronomy 15:10, that will really help us to become compassionate. Und ich möchte euch einen Vers aus dem Alten Testament zeigen, der dieses Mitgefühl ausdrückt. It says this. Es heißt, this is the New Living Translation. Das ist die Übersetzung Neues Leben. Yeah. And I'm going to show you the NASB in a minute. Und ich zeige euch noch eine andere Übersetzung gleich später. But it says this, give generously to the poor, not grudgingly. Und es heißt, gebt gerne, ohne zu klagen. For the Lord your God will bless you in everything you do. Dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, segnen. If this promise is not true, wenn diese Verheißung nicht stimmt, then our salvation is not true. Dann stimmt auch unsere Errettung nicht. Jesus said in John 10, all scripture hangs together. Jesus sagt in Johannes 10, die ganze Bibel gehört zusammen. If one promise is no good, then none of them are good. Wenn eine Verheißung nicht stimmt, dann stimmt gar keine. This promise is true. Diese Verheißung stimmt. If we give generously to the poor, not grudgingly. Wenn wir gerne geben, ohne zu klagen. Now go to the other translation. Die andere Übersetzung. This is exactly kind of what it says. Das ist eine andere Übersetzung, die genauer ist. An exact translation. You shall generously give to him and your heart shall not be grieved. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht ärgerlich sein. When you give to him, because for this thing the Lord your God will bless you in all your work and in all your undertaking. Wenn du ihm gibst, denn um dieser Sache willen wird Jahwe dein Gott dich segnen in all deinen Werken und in allem Geschäft deiner Hand. This word grieved is a funny word. Dieses ärgerlich sein, das ist ein lustiges It Wort. It actually means to be broken. Das heißt eigentlich gebrochen werden. To break something. Etwas brechen. It's the same word that Hannah. It was used of Hannah in 1 Samuel 1 when she was crying because she couldn't have any children. Das wurde auch bei Hannah in 1. Samuel verwendet, als sie keine Kinder bekommen konnte. And her husband said, Hannah, why are you breaking up? Und ihr Mann fragte sie, warum brichst du gerade? Why are you falling apart? Warum fällst du gerade auseinander? Kind of what the word means, to fall apart, right? Das ist es, was das Wort bedeutet, auseinanderbrechen. Yeah, okay. Give generously, don't fall apart. Du sollst da gerne geben und nicht auseinanderfallen. Don't break apart. Fall nicht auseinander. And this is why we break apart. Und das ist der Grund, warum wir Because auseinanderfallen. We can't afford to be generous. Weil wir es uns nicht leisten können, großzügig zu sein. Pastor Rob, you're killing me. Pastor Rob, das kann ich mir echt nicht leisten. I got three kids. Ich habe drei Kinder. I don't make much money. Ich verdiene nicht viel. I'm not even Austrian. Ich bin nicht mal Österreicher. I can hardly make ends meet. I can't make it financially. Ach so, ich komme finanziell gar nicht zusammen. I come here to get built up. Und ich komme hierher, um aufgebaut zu werden. Now I gotta hear this. Und jetzt muss ich mir das anhören. Oh, you're killing me. You're breaking me up. Du bringst mich echt um. Du brichst mich. I'm falling apart here inside. Ich falle jetzt hier auseinander innerlich. I'm being like major discouraged here. Ich werde echt entmutigt mit sowas. But we don't have to be. Aber das müssen wir nicht. Because God wants to hire us as stewards. Weil Gott uns anheuern möchte. Go back to the verse, please. Als Verwalter. Yeah, Verwalters, right? Look at that. If we generously give, and don't fall apart. Wenn wir gerne geben und nicht auseinanderfallen. Don't fall apart at the thought. Bitte fall nicht auseinander, wenn du dran denkst. Because God wants to back us up in it. Weil Gott hinter uns stehen wird in diesen Dingen. This is the key. Und das ist der Schlüssel. God wants us to. We are from the West. God wants to prosper us so we can be helpful to people who are living in poverty. Wir sind aus dem Westen und Gott möchte uns so viel Rückhalt geben, dass wir für Menschen, die in Armut leben, eine Hilfe sein können. What can I do about the people in Yodok prison? Was kann ich tun für die Menschen, die im Gefängnis sitzen? In Yodok, North Korea. In Yoda, in North Korea. It's called Yodok prison camp. Yoda Gefangenenlager. In North Korea. Nordkorea. There are 70,000 brothers and sisters like us in these prison camps. 70,000 Brüder und Schwestern, die in diesem Gefangenenlager sind. They will starve to death within 7 years or so. Die sich innerhalb von 7 Jahren zu Tode hungern. What can we do? Was können wir tun? We can pray. Wir können beten. We really can pray. Wir können echt beten. We will meet these people one day for sure. Wir werden sie ganz sicher eines Tages treffen. Wow, glory, praise God. Wow. Thank you. Oh, this is the coolest thing, the new Jerusalem. Wow. Das ist das neue Jerusalem. Toll. I'm so happy. What's your name? Ich bin so glücklich. Wie heißt du? Yeah. Oh, nice. Mr. Kim. Yeah, sure. Hallo, Mr. Kim. I'm from where are you from anyway? Woher kommst du? Korea, huh? Korea, ja. Yeah. South Korea? Südkorea? North Korea. North Korea. Oh yeah, yeah, those people. Oh, yeah. Ja, diese Leute North dort. Korea. When? Wann? Oh, about the year 2000? Um das Jahr 2000 herum. I was in Vienna. Oh, ich war in Wien. Oh, right. Ja, richtig. Yeah, yeah, I prayed for you. Ja, yeah, of course. Yeah, of course. Ich habe für dich gebetet. Yeah, yeah. Hey, I'll see you later. Bis dann. Oh my gosh. I'm sick. Another one. Where are you from? Noch einer. We're going to meet them. Woher kommst du? We can pray for them. Wir werden sie treffen. Wir können für sie beten. God responds to prayer. Gott antwortet auf Gebete. We can pray that God supernaturally feeds them. Wir können dafür beten, dass Gott sie übernatürlich ernährt. We can pray that loaves of bread multiply, like Jesus did. Wir können dafür beten, dass sich das Brot vermehrt. They had this little piece of corn and it just keeps growing. Wir können dafür beten, dass sich diese Handvoll Mais vermehrt. Jesus is the same yesterday, today, forever. Jesus ist dasselbe heute, morgen und für immer. Before I go to sleep at night, bevor ich schlafen gehe am Abend, I get on my knees, dann gehe ich runter auf meine Knie and I pray for 10 people. Und ich bete für 10 Menschen and their family. Und ihre Familien. And whoever's around their family, und wer auch immer zu ihren Familien gehört. Some cousins, whoever's connected to them, I pray for them. Ich bete für alle, die mit ihnen irgendwie verbunden sind, irgendwelche Cousinen. Every night. Jeden I pray Tag. For the first 10 people that come to mind. Und ich bete für die ersten 10 Menschen, die mir einfallen. Sometimes the first person that comes to mind is someone I don't like. Und meistens ist die erste Person, die mir einfällt, jemand, den ich nicht mag. So I pray for them. Also bete ich für and their whole family. Und ihre Familie. Because I prayed for them, I'm reminded of someone else I don't like. Und wenn ich für sie bete, dann werde ich an jemanden erinnern, den ich auch nicht mag. They're all connected, so I start praying for all of them. Die sind irgendwie alle verbunden und dann bete ich für alle. And I wind up praying for 10 people I don't like and all their families. Und am Ende habe ich dann für 10 Menschen gebetet, die ich gar nicht mag und ihre Familien. And I think that was good. Und dann denke ich, ja, das war gut. Now in one year. Und ein Jahr. In one year. In einem Jahr. In einem Jahr, yeah. I prayed for about 4,000 people. Habe ich für circa 4,000 Menschen gebetet. And their families. Und ihre Familien. That's about 5 per family on average, and their cousins or whoever. That's about 20,000 people a year. Wenn man ungefähr mit 5 pro Familie rechnet, sind das ungefähr 20.000 im Jahr. In 10 years, it's 200,000 people. Und in 10 Jahren sind das 200,000 Menschen. 25 years, it's 500,000 people. Und in 25 Jahren sind das eine halbe Million Menschen. And that's only like 4 minutes. Und das dauert nur ungefähr 4 Minuten. That I kneel before I go to sleep. Dass ich auf die Knie gehe und bete, bevor that's ich schlafen gehe. That's not even counting in the car or in the journal. Da zähle ich nicht mal mit, wenn ich meine stille Zeit habe oder im Auto sitze. Because when I read the scripture, weil wenn ich die Bibel lese, when I memorize the scripture, wenn ich sie auswendig lerne, Paul is always saying, dann sagt Paulus immer, for example, zum Beispiel, he said, aus erste danke ich meinem Gott euer aller Wegen, dass euer Glaube verkünden wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in allen meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen, das heißt, um bei euch auch getröstet zu werden. Ein anderer durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Right? So, summarizing this, Paul prayed, and he was really happy about it. Yeah. So, I come across this part that says that I mention you in my prayers. Und es gibt da diesen Abschnitt, wo es heißt, ich erwähne euch in meinen Gebeten. I say, who am I? Who am I mentioning? I mean, I'm praying, you know. Wen erwähne ich in meinen Gebeten? I want to have a life where I'm always, always, always mentioning people in my prayer. Ich möchte ein Leben leben, wo ich immer wieder Menschen erwähne in meinen Gebeten. It's the beginning of compassion. Das ist der Anfang des Mitgefühls. I can at least pray. Ich kann zumindest beten. Now, here's a principle that will help us. Das ist ein Prinzip, das helfen wird. We can't help everybody. Wir können nicht jedem helfen. But you can help somebody. Aber du kannst jemandem helfen. Help somebody a lot. Hilf jemanden. Help one person a lot. Hilf einer Person viel. And a lot of people a little. Und vielen Menschen ein bisschen. You see someone at the Billa, buy him a sandwich. Vielleicht siehst du jemanden beim Billa, dann kauf ihm ein Sandwich. Love him, just love him symbolically. Liebe ihn einfach symbolisch. You know, you'd want to rent him an apartment or something, but you can't. Du möchtest ihm vielleicht eine Wohnung kaufen oder mieten, aber das kannst du vielleicht but nicht. But at least the thought that you were thinking about this guy, an act of love. Aber zumindest der Gedanke, dass du an diesen Menschen gedacht hast, ist ein Akt der Liebe. Do a lot for one. Mach ganz viel für eine Person. And do a little bit for more. Und ein bisschen was für mehr Menschen. And let compassion begin to work in our hearts. Und dann wird das Mitgefühl auch anfangen, in unserem Herzen zu arbeiten. We have to believe that God is backing us. Wir müssen daran glauben, dass Gott hinter uns steht und uns den Rücken deckt. You know, I'm trying to finish the cellar, the basement here. Ich versuche hier das Kellerprojekt fertig zu machen. Gosh, I need money for that and this and this and. Und ich denke, ich brauche Geld dafür und für das und für das. I say, God, have compassion on me. Und dann sage ich, Gott, bitte hab Mitgefühl mit mir. I don't have anything else to give to the basement. Ich habe alles gegeben. Ich kann dem Kellerprojekt nichts mehr geben. And God says, okay, I'll have compassion on you as you have compassion on others. Und dann sagt Gott zu mir, ich habe Mitgefühl mit dir und du hast Mitgefühl mit anderen. Okay, I think I'll go by the Billa and okay. Look for someone to be compassionate for. Ich gehe dann mal zum Billa und suche jemanden. When I need money, ich brauche Geld. When I want God's compassion, und ich will Gottes Mitgefühl. I start looking for people. Und dann fange ich an, auf Menschen zu suchen. And God is looking, hey, with what measure you measure, I'll measure you. Und Gott sagt, mit dem Maß, mit dem du andere misst, mit dem messe ich dich. You show compassion, I'll show compassion to you. Du zeigst Mitgefühl, dann zeige ich auch Mitgefühl. And God says, I'll back you in it. Und Gott sagt, ich stehe hinter dir. Now I'll close with a couple verses from 2 Corinthians 9. Und ich schließe mit ein paar Versen aus 2. Korinther 9. And these are the most powerful verses. Und das sind sehr mächtige Worte. We've got to spend, this always encourages me to be more generous than I can afford to be. Und das ermutigt mich immer, großzügiger zu sein, als ich es mir eigentlich leisten kann. When my wife said last year, we sponsored another kid. Is that all right with you? Als meine Frau letztes Jahr zu mir gesagt hat, wir haben die Patenschaft für noch ein Kind übernommen, ist das okay für dich? So can we afford it? Habe ich gefragt, können wir uns das leisten? Yeah, God will take care of it. Ja, Gott wird das schon machen. Okay, let's okay. go. And look at this. And he does. Look at this. Und das tut er auch. Focus on this. Now this is what, now this I say. Dies aber sage ich. He who sows sparingly will also reap sparingly. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. He who sows bountifully will also reap bountifully. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Verse 7. Each one must do just as he purposed in his heart. Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt. Not grudgingly. Nicht mit Verdruss. Or under compulsion. Oder aus Zwang. For God loves a cheerful giver. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. It means he wants you to enjoy it. Er möchte, dass du Spaß dran hast. My wife said, you know, we got some money from the States, from my relatives, and I got some tithe. Meine Frau hat gesagt, wir haben ein bisschen Geld von den Verwandten in Amerika und den Zehnten. How much is it? Super, wie viel ist das? Wow, perfect. Wow, super. The church needs it. Das braucht die Gemeinde. You begin to rejoice in giving. Und du beginnst Freude dran haben, Freude am Geben zu haben. God loves a cheerful giver. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Now watch this, verse 8. Vers 8. Here it is. God is able. Gott aber ist mächtig. To make all grace abound to you. Jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen. So that always, having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good work. Auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmen seid zu jedem guten Werk. Don't you love that German? Allem, alle Zeit, alle. So good. Gefällt euch das Deutsche? Allem, so alle good. Zeit, alle. Das hier, allem, alle Zeit, alle. Right? All these alls, it's so absolute. Diese ganzen alle, das sind absolute Wörter. I forgot to mark one in English. Always. All, always, all, everything, every. Cool. Ich im Englischen habe ich vergessen, eins davon zu markieren. Also auch immer alles, alles. God is able. Gott ist mächtig. If you try to figure it out, wenn du versuchst, das rauszufinden, you've just neutralized everything. Oder das zu verstehen, dann neutralisierst du das we alles. We cannot figure out how God will do it. Wir können nicht rausfinden, wie Gott es tun wird. You just got to step away from that. Du musst dich einfach einen Schritt davon entfernen. Du kannst nicht versuchen, das vorauszusehen. I do have a wealthy aunt. Yes. Ja, ich habe eine wohlhabende Tante. And God maybe will touch her heart. Und vielleicht wird Gott ihr Herz berühren. If I sponsor this child. Wenn ich die Patenschaft für dieses Kind übernehme. He'll never do it like that. Das wird er so nie machen. He will not do it the way you figured it out. Er wird sicher nicht so machen, wie du glaubst, dass er es machen wird. And when he does it, und wenn er es tut, you still can't figure it out. Dann wirst du es trotzdem nicht verstehen. How did he do that? Wie hat er das gemacht? Let's go further. Okay, weiter. As it is written. Wie geschrieben steht. Talking about us. We scattered abroad, or he scattered abroad, talking about us. He gave to the poor, or let's say this. We scattered abroad, we gave to the poor, our righteousness endures forever. Also es geht um uns. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Everything that we are in, we will be in eternity. Alles, was wir in der Ewigkeit sein werden. Any kind of praise or glory or honor that we have. Lob, Dank. Will have a direct connection to how compassionate we were. Hat eine direkte Verbindung zu dem Mitgefühl, das wir gehabt haben. Last verse. Letzter Vers. Now he, speaking of God, who supplies seed to the sower and bread for food, will supply and multiply your seed for sowing. Der, und damit ist Gott gemeint, aber Samen darreicht dem Seemann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen. And increase the harvest of your righteousness. Und überströmend machen und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. When Paul was in prison, als Paulus im Gefängnis he got war, a gift from the Philippians. Hat er ein Geschenk bekommen von den Philippern. He says, you know, I'm so blessed by this gift, he wrote. Er hat geschrieben, ich bin so gesegnet von diesem Geschenk. But it's not the gift. Aber es ist nicht das Geschenk. I'm more happy for you. Ich bin glücklicher für dich. And what is now on your account before God. Dafür, was jetzt auf deinem Bankkonto liegt vor Gott. When we die, when we're older and ready to die. Wenn wir älter werden und sterben. When you're on your deathbed. Wenn du auf deinem Sterbebett liegst, breathing your last breaths, so deine letzten Atemzüge machst, can I ask you a question? Kann ich dir eine Frage stellen? Do you have any regrets about being generous? Hast du, tut es dir leid, dass du nicht großzügig warst? Do you have any regrets for being generous? Tut es dir leid, dass du großzügig warst? Nobody will say yes. Keiner wird ja sagen. On that day, we will be happy. An diesem Tag werden wir glücklich sein. That we stepped beyond our ability to be generous. Dass wir über unsere Fähigkeit, großzügig zu sein, hinausgewachsen sind. And said, okay, God, I'm doing it. Und dass wir einfach sagen, ja, Gott, ich mach's. I'm not jumping off the cliff, but I'm stepping a little closer to it. Ich spring nicht gleich von der Klippe runter, aber ich steig zumindest einen Schritt weiter hin. You gotta back me. Und du musst aber hinter mir stehen. I'm stepping out in faith. Aber ich gehe diesen Glaubensschritt. And you have to be conscious of this whole thing. Und das muss dir bewusst werden. God says, remind me of this. Und Gott sagt, erinnere mich Isaiah daran. Isaiah 43, 26. Jesaja 43, 26. Put me in remembrance. Erinnere mich daran. Remind God. Erinnere du Gott. Nehemiah reminded God. Nehemiah hat das auch getan. He did all, he said, God, er hat gesagt, Gott, remember all I've done for Jerusalem. Erinnere dich an alles, was ich für Jerusalem getan habe. Please remember. Bitte erinnere dich daran. We can remind God. Wir können Gott an diese Dinge erinnern. Lord, Herr, you said you'd back me. Du hast gesagt, du wirst hinter mir stehen. Okay, let's try this. Okay, versuchen wir das. If you increase the seed, I can do more. Wenn du mehr sähst, dann kann ich mehr tun. But this is all I got right now. Aber das ist alles, was ich gerade habe. It's just 5 loaves. Sind vielleicht nur 5 Laibbrot und 2 Fische. You can do something with this. Aber wenn du irgendwas damit machen kannst. Here it is. Hier ist es. When God multiplies our finances, it will be beyond something we can understand. Wenn Gott unsere Finanzen vermehrt, dann ist das ein Prozess, den wir nicht verstehen werden. Amen. Amen. We are the most like God. Wir sind Gott am ähnlichsten. When we are compassionate. Wenn wir Mitgefühl haben. And we are the very most like God when we compassionately forgive. Und wir sind Gott am allerähnlichsten, wenn wir aus Mitgefühl heraus vergeben. Let's pray. Beten wir. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute hier. And you've never received God's love into your heart. Und du hast Gottes Liebe noch nie für dich selbst empfangen. Can you look at these nails for a moment? Kannst du dir diese Nägel einen Moment lang nails anschauen? Nails like this went through the arms, through the hands of Jesus. Nägel so wie diese sind durch die Hände und Arme von Jesus. Can you see the spike gegangen. Here? Seht ihr? A spike like this went through his feet. Das ist durch seine Füße gegangen. Because he loves us. Weil uns liebt. And he paid the price for our sin. Und weil den Preis bezahlt hat für unsere Sünde. And he offers eternal life as a gift. Und schenkt uns dafür ewiges Leben. Because he loves us so much. Weil uns liebt. Out of compassion he took our place. Aus Mitgefühl hat mit uns die Stelle gewechselt. And had this nail driven, these kind of nails driven through his feet. Und hat diese Nägel sind ihm durch die Füße gestochen worden. Driven through his hands. Durch seine Hände. Out of love for us. Aus Liebe zu uns. And the wonderful thing is. Und das Tolle daran ist. That he rose from the dead. Dass auferstanden ist. And he's alive today. Und dass heute lebendig ist. And he's here with us in spirit. Und dass hier im Geist mit uns ist. He knows you. Kennt dich. He loves you. Liebt dich. He knows your problems. Kennt deine Probleme. He wants to come into your life. Möchte in dein Leben rein. Would you let him in today? Würdest du ihn heute reinlassen? Pray with me. Bete mit A mir. Simple prayer. God in heaven. Gott im Himmel. Say these words, God in heaven. Sag diese Worte, sprich sie aus, Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. For all the stupid things I've done. Für den ganzen Blödsinn, den ich gemacht habe. Please. Bitte. I want to know you. Ich möchte dich kennen. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Please. In Jesus' name I ask. In Jesu Namen. And you want to pray for the church. If there's anyone here that comes to your mind that you haven't forgiven. Wenn jemand heute hier ist und es fällt dir jemand ein, dem du nicht vergeben hast. A face comes to your mind. Wenn dir ein Gesicht einfällt. And you realize that you've been holding a grudge. Und wenn du merkst, du hegst noch einen Groll gegen jemanden. Let tonight be the night that you release that person. Dann lass heute die Nacht sein, wo du das loslässt. So that the flow of compassion can come through your heart. So dass der Strom des Mitgefühls wieder durch dein Herz fließen kann. And you yourself are set free. Und dass du auch selbst wieder frei bist. Let's take a moment before the Lord. Nehmen wir uns einfach einen Moment Zeit. Jesus, I thank you so much for forgiving me. Herr, ich danke dir so sehr, dass du mir vergeben hast. Of all my sins. Dass du mir all meine Sünden vergeben hast. That I've committed in the past and still commit today and will commit in the future. Die ich in der Vergangenheit begangen habe, jetzt in der Gegenwart und auch in der Zukunft. That your blood was enough. Dass dein Blut genügt hat. To cover everything. Um alles zuzudecken. And because of this great price that you paid. Und wegen diesem großen Preis, den du bezahlt hast. When I didn't deserve it. Den ich gar nicht verdient habe. I want to forgive those who have hurt me when they don't deserve it. Möchte ich denen vergeben, die mich verletzt haben, obwohl sie es nicht verdient haben. I release this person from my judgment. Ich lasse diese Person jetzt frei von meinem Urteil. And I set them free. Und ich setze sie frei. And I give you the right to be the judge and not me. Und ich übertrage dir das Recht, der Richter zu sein. Ich will es nicht sein. And I want to pray for those who maybe can support another child today. Und ich möchte für die beten, die vielleicht noch eine Patenschaft übernehmen können heute. Or maybe want to take a step of faith and support your first child. Oder die diesen Glaubensschritt gehen möchten und vielleicht das erste, die erste Patenschaft für sich selbst übernehmen. Für sich. With all you've given us, God, we want to be faithful stewards. Wir möchten mit allem, was du uns anvertraut hast, gute Verwalter sein. And if it means that I drink less coffee from Starbucks. Und auch wenn das bedeutet, dass ich weniger Kaffee von Starbucks trinke. So that someone, some child in a third world country can have a future. So dass ein Kind in der dritten Welt eine Zukunft haben kann. Then make me willing to make that sacrifice. Dann hilf mir, dieses Opfer zu machen. Because when we get to heaven, we will be so happy that we gave. Weil wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir so glücklich darüber sein, dass wir gegeben haben. I want to pray for those who need healing tonight. Ich möchte beten für die, die Heilung brauchen heute Abend. If you need healing of your heart or of your body, please stand. Wenn dein Herz oder dein Körper Heilung braucht, dann steh einfach auf. And if you see someone near you, then just go over as another member in the body of Christ and put your hand on them. Lay your hand on them and just pray quietly for them. Und wenn du jemanden siehst, der jetzt stehst, dann geh einfach rüber und leg die Hand auf diese Person und bete still für die. Thank you, Jesus, that you heal because you're full of compassion. Danke, Herr, dass du heilst, weil du voller Mitgefühl bist. And you don't like to see your children suffer. Und du siehst uns einfach nicht gerne leiden. Thank you that you heal the heart because you love us. Danke, dass du Herzen heilst, weil du uns liebst. Thank you that you forgive because you love us. Danke, dass du vergibst, weil du uns liebst. Thank you that you make whole because you love us. Danke, dass du uns ganz machst, weil du uns liebst. It has nothing to do with us, it has everything to do with you and who you are. Es hat nichts mit uns zu tun, sondern nur mit dir und mit dem, wer du bist. Has nothing to do with our performance. Es hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Our achievements. Nichts mit unseren Leistungen. Our good works. Oder unsere guten Taten. But only your heart of compassion. Nur dein Herz des Mitgefühls zählt. Just receive whatever you need right now from the Lord. Empfange einfach alles, was du jetzt brauchst von Gott. And accept it. Und nimm es an. He has forgiven you everything. Er hat dir alles vergeben. He doesn't see your sin. Er sieht deine Sünde gar nicht mehr. He sees you perfect. Er sieht dich als perfekt an, als vollständig. Because his son took all your sin on himself. Weil sein Sohn die Sünde auf sich genommen hat. And he's given you his righteousness as a free gift. Und er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Just receive it. Empfange sie einfach. No more guilt, no more condemnation. It doesn't belong to you. Keine Schuld mehr, keine Verurteilungen. Das gehört nicht mehr zu dir. Heal, Holy Spirit. Heile du uns, Heiliger Geist. Restore. Stelle uns wieder her. Heal relationships. Heile unsere Beziehungen. Bring reconciliation. Bring uns wieder zusammen. Thank you, Lord. Thank you for your heart, which is always for us. Danke, danke für dein Herz, das immer für uns ist. Never against us. Das nie gegen uns ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen.